In diesen kritischen Tagen, wo es um sein oder nicht sein von 2,2 Millionen Berlinern geht, hat sich Rias die Berliner Hörerschaft und die Hörerschaft der Ostzone im Sturme erobert. Und nicht zuletzt sind daran beteiligt unsere drei Lautsprecherwagen, die in den drei westlichen Sektoren herumfahren, um den stromabgeschalteten Gebieten hier in Berlin die neuesten Nachrichten zukommen zu lassen. Daran sind unsere Nachrichtensprecher und unsere Reporter beteiligt, die bei Wind und Wetter mit einem offenen Lautsprecherwagen durch Berlin fahren und zweimal am Tage an bestimmten Punkten in den westlichen Sektoren Berlins die neuesten Nachrichten der Berliner Bevölkerung bringen. Hier an unserem Lautsprecherwagen an der Uhlandstraße ist unser Chefsprecher Rudolf Günther Wagner, der auch bei Wind und Wetter und immer dabei ist und immer im offenen Lautsprecherwagen die neuesten Meldungen zu den Berlinern bringt. Rudi, gleich von einem Mikrofon ins andere, jetzt geht's zu Berlin im Rias. Du bist nun schon sehr oft gefahren und erzähl ein bisschen was von den Fahrten, was du so erlebt hast. Ja, ich kann immer wieder nur sagen, es ist wahnsinnig anstrengend, aber jeder Einzelne, der sich freiwillig von uns dafür zur Verfügung gestellt hat, ist begeistert, dass wir wirklich sehen, dass die Arbeit Sinn hat und dass das Publikum ganz großartig reagiert und wunderbar sich benimmt. Ich glaube, darin liegt auch das einzige Positive der ganzen Stromsperrengeschichten, nämlich, dass wir dadurch zu einer großen Familie zusammengewachsen sind. Ja, das kann man wirklich sagen. Also wir haben Beweise dafür bekommen, dass Menschen uns, die wirklich selber sehr wenig haben, dass sie uns mit Geschenken überhäufen, dass sie uns Briefe schicken, dass sie wirklich mit einer rührenden Liebe, man kann schon nicht mehr von Sympathie reden, mit einer rührenden Liebe an uns hängen. Es ist wunderbar und großartig. Auch heute an der Uhlandstraße sind wieder Hunderte erschienen, um den neuesten Nachrichten verkündet durch Rudolf Günther Wagen zu lauschen. Ihnen wollen Sie jetzt einmal das Mikrofon verhalten. Sie sind die Stammhörer hier am Lautsprecherwagen? Jawohl, ich bin momentan hier von Hamburg da und höre gerne die Nachrichten von den Berliner Verhältnissen und freue mich, dass sich die Berliner so da verhalten. Ja. Und hier ist gerade jemand bei Rudi Günther Wagner. Ja. Wo ist denn der beste Übergang, wenn mit in der Zone passiert? Das wurde dann angesagt, aber ich habe es nicht gehört. Ja, das kann ich Ihnen leider im Augenblick nicht sagen. Vielleicht kann es Herr Wagner sagen, ich glaube aber nicht. Der bekommt gerade ein Tässchen schwarzen Tee von einer Dame. Dann, Sie sind auch begeistert von unserer Einrichtung? Ja, selbstverständlich. Ich bin auch Berlinerin, da muss ich doch begeistert sein.